werde hauptsächlich über Adorno sprechen, weil er ist nun einmal der wichtigste Ästhetiker der kritischen Theorie, wenn man das so nennen möchte. Abgesehen von Walter Benjamin, aber über den haben Sie ja schon das letzte Mal einiges erfahren. Es gäbe natürlich auch noch einiges über Leo Löwenthal, den Literaturwissenschaftler Leo Löwenthal, zu berichten bei diesem Thema. Oder auch über Hans Meyer, auch ein Literaturwissenschaftler im Umkreis der kritischen Theorie. Und es gäbe auch noch etwas zu sagen über viele Notizen von Max Horkheimer zu diesem Thema oder von Schriften von Herbert Marcuse, aber das würde den Rahmen einer einzigen Vorlesung doch sprengen. Eine weitere Einschränkung muss ich zu Beginn gleich machen. Ich werde relativ wenig über Musik sprechen, obwohl doch Adorno sehr viel über Musik geschrieben hat. Wenn Sie sich seine gesammelten Werke, seine gesammelten Schriften ansehen, dann sind fast die meisten Bände davon bilden seine musikalischen Schriften. Und er selbst war ja auch Komponist, hat hier in Wien bei Alban Berg Komposition studiert. Aber die Frage des politischen Engagements, zu der ich heute kommen möchte, zum politischen Engagement in der Kunst und die Kritik an diesem politischen Engagement in der Kunst bei Adorno, die lässt sich nun einmal am besten an der dramatischen Kunst erläutern und entwickeln. Und darum möchte ich mich darauf konzentrieren, weil es hier von Adorno auch sehr viele scharfsichtige Bemerkungen gibt. Kein Wort, das Trost gewährte, das Zitat im Titel stammt aus der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer, wurde aber nicht im Hinblick auf die Kunst formuliert, sondern im Hinblick auf die jüdische Religion. Die jüdische Religion, heißt es hier in der Dialektik der Aufklärung, dulde kein Wort, das der Verzweiflung alles Sterblichen Trost gewährte. Hoffnung knüpfe sie, so Adorno und Horkheimer, einzig ans Verbot, das Falsche als Gott anzurufen, das Endliche als das Unendliche. Indem das Judentum die falsche Versöhnung verweigere, halte es gegen den Weltlauf gerichtet die Möglichkeit für die wahre Versöhnung offen und unterscheide sich darin von allen anderen Religionen. Das ist das von mir leicht paraphrasierte Zitat aus der Dialektik der Aufklärung. Das ist natürlich keine religionskritische Schrift in erster Linie, sondern eine Kritik der Aufklärung, in dem hier die Dialektik, die inneren Widersprüche der Aufklärung entfaltet werden. Wenn Sie sich mehr für die Religionsphilosophie, die Religionskritik in der kritischen Theorie interessieren, dann kann ich Ihnen die Schriften von Gershom Scholem sehr empfehlen. Ein enger Freund Walter Benjamins, und er war auch mit Adorno befreundet, der hat die Gegensätze, die Widersprüche, die Differenzen zwischen den Religionen und auch die Gegensätze innerhalb des Judentums sehr klar herausgearbeitet. Nun, was ist damit gemeint? Ich möchte das jetzt, kann das natürlich nur zusammenfassen, sehr grob zusammenfassen, was mit dieser Bemerkung in der Dialektik der Aufklärung über die jüdische Religion gemeint ist. Die Trennung von Gott und Menschen ist durch nichts zu überbrücken im Judentum, durch kein Opfer, durch keine Identifikation mit einem Messias, der sich opfern würde, wie es im Christentum ja erzählt wird und darum als Gottes Sohn ausgegeben wird, durch keinen Propheten, der wie im Islam dazu aufruft, die Welt zu erobern. Die Juden hingegen halten daran fest, es gibt keine Erlösung inmitten einer unerlösten Welt. Sie gewinnen ihre Einheit daraus, dass sie auf die Erlösung warten, aber durch dieses Warten wiederum machen sie sich nichts vor über die eigene Ohnmacht und die Bedingungen ihres Lebens, sodass sie daraus auch ihre Macht gewinnen, sich zu verteidigen und selbst zu erhalten. So würde ich das versuchen zusammenzufassen. was die Eigenart der jüdischen Religion ausmacht im Hinblick darauf, im Hinblick gedacht auf die Dialektik der Aufklärung. Ins Vokabular der Aufklärung selber übersetzt, lautet darum, wie ich meine, der Impuls, der von der jüdischen Religion für die kritische Theorie ausging und ausgeht, die eigene Ohnmacht, die in den Formen liegt, in denen die Menschen sich reproduzieren, diese eigene Ohnmacht nicht zu verleugnen, sondern bewusst nachzuvollziehen, ihr auf den Grund zu gehen, gerade um seiner selbst mächtig zu bleiben. Und diesen Widerspruch zwischen der eigenen Ohnmacht, die man erfassen muss, um seiner mächtig zu bleiben, diesen Widerspruch begegnen sie immer wieder bei Adorno, insbesondere auch in seinen ästhetischen Schriften. Das Kunstwerk hat sozusagen diesen Sinn, die eigene Ohnmacht nachzuvollziehen, damit man seiner mächtig bleibe. Das klingt natürlich irgendwie sehr paradox. Und was das in etwa heißen kann, können Sie sich vielleicht zunächst besser vorstellen, wenn Sie an die Praxis der Psychoanalyse denken. Hier wird der Einzelne ja damit konfrontiert, dass sein Ich, wie Freud sagt, nicht Herr im eigenen Haus ist. Obwohl es das natürlich glaubt, dieser Herr zu sein, oder wenigstens immer wieder gerne glaubt, Herr im eigenen Hause zu sein. Dass es also da Mechanismen gibt, die diesem Ich gar nicht bewusst sind, weil sie von einem Verdrängten herrühren. Diese Verdrängung, die natürlich in der Vergangenheit stattgefunden hat, begonnen hat, diese Verdrängung aufzudecken soll, dem Ich dann wieder Möglichkeiten verschaffen, ein vernünftigeres, besseres Leben zu führen, sich von dem Leidensdruck zu befreien, unter dem es ja steht, durch diese Mechanismen, durch diese psychischen Mechanismen. Die Krankheit dürfe dem Analysanten, schreibt Freud, nichts Verächtliches mehr sein, vielmehr ein würdiger Gegner werden, ein Stück seines Wesens, das sich auf gute Motive stützt, aus dem es Wertvolles für sein späteres Leben zu holen gilt. Das ist ein Zitat aus der Freudschen Schrift über die psychoanalytische Praxis mit dem Titel Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. Das ist auch die einzige Stelle übrigens, wo Freud selbst von Versöhnung spricht, die durch die Psychoanalyse möglich sein soll. Sonst kommt der Begriff bei Freud nicht vor und bildet aber innerhalb der kritischen Theorie, insbesondere bei Adorno, einen ganz wichtigen Fluchtpunkt seines Denkens. Also die Dialektik der Aufklärung zielt ja auch in gewisser Weise auf die Versöhnung, auf ein versöhntes Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur, zwischen Individuum und seinen Trieben. Die spricht das aber dann auch explizit aus. In der Antike, in der griechischen Polis, wurde diese Möglichkeit, die ich hier da so kurz angedeutet habe, im Zusammenhang mit der Psychoanalyse, wurde diese Möglichkeit gerade der tragischen Kunst oder der dramatischen Kunst zugeschrieben und Katharsis genannt. Aus Furcht und Schrecken über die eigene Ohnmacht angesichts eines Fluches, und der Fluch ist ja in der griechischen Denken die mythische Form des Verdrängten. Aus Furcht und Schrecken über die eigene Ohnmacht angesichts eines Fluches sollten die Bürger der Polis die Kraft gewinnen, den Fluch, den Verdrängten ins Auge zu schauen, um daraus Wertvolles für ihr weiteres politisches Leben zu holen. Das ist gewissermaßen die Funktion der Tragödie innerhalb der griechischen Polis. Und nicht zufällig hat ja Freud selbst in der Tragödie des Sophokles über Ödipus den zentralen Begriff, das Paradigma für die Psychoanalyse gefunden, so wie er sie wenigstens verstanden wissen wollte. Nun, die kritische Theorie hat sich zwar intensiv mit der Psychoanalyse beschäftigt, darüber haben Sie ja auch schon im Laufe dieser Ringvorlesung vieles gehört, aber mit der Ausnahme von Walter Benjamin fast gar nicht mit der antiken Tragödie oder Komödie. Im Zentrum steht hier in der kritischen Theorie vielmehr ganz im Gegenteil die moderne Kunst. Und bei Adorno könnte man da fast von einer Art Kanon sprechen, wenn das nicht schon wieder eine Verdinglichung wäre. Was die Literatur betrifft, konzentriert sich Adorno vor allem auf Beckett, Kafka und Paul Celan. Was die Musik betrifft, auf Gustav Mahler und die Komponisten der Wiener Schule, also Schönberg, Webern und Berg. Wobei allerdings Beethoven eine Ausnahmestellung im Denken von Adorno einnimmt, insofern als Adorno hier die Vorwegnahme der Moderne bereits erkennen kann. Nicht nur das, sondern auch die indirekte Auseinandersetzung mit der hegelischen Philosophie rekonstruiert. Sein letztes Buch, also das Buch, das er nach der ästhetischen Theorie noch schreiben wollte, sollte den Titel haben, Beethoven sollte von Beethoven handeln. Der Untertitel sollte lauten Philosophie der Musik. Und da finden Sie auch in den Notizen für dieses letzte Buch, für dieses geplante letzte Buch, finden Sie auch den bemerkenswerten Satz, der für die ganze Ästhetik von Adorno stehen kann, nicht nur für die Ästhetik, würde ich sagen, sondern für seine Gesellschaftskritik insgesamt. Da steht der Satz, die Frage aller Musik ist, wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird. Das beschäftigt ihn also von Anfang an, könnte man fast sagen. Also es gibt da eine Art Kanon bei Adorno, was die Moderne betrifft. Ich habe die Schriftsteller und Komponisten genannt. Und auf die Werke dieser Schriftsteller und Komponisten überträgt Adorno förmlich das zitierte Urteil über die jüdische Religion aus der Dialektik der Aufklärung. Auch diese Werke dulden kein Wort, das der Verzweiflung alles Sterblichen Trost gewährte. Hoffnung knüpfen diese Werke einzig ans Verbot, das Falsche als Gott anzurufen, das Endliche als das Unendliche. Und darin wären moderne Kunst, Literatur und Musik also, würde ich sogar sagen, als die direkten Erben der jüdischen Religion in der kritischen Theorie zu bezeichnen. Diese Werke, und deshalb konzentriert sich Adorno auf sie, brechen aus dem geschlossenen, in sich sinnstiftenden Kunstwerk klassischer Tradition aus. Und von diesem Bruch her gesehen erscheinen dann die Werke von Shakespeare, Goethe, Mozart oder welche Klassiker auch immer man da heranziehen möchte, wie eine christliche Kunst, insbesondere wenn man sie vom Ende her betrachtet, vom Komödien-Happy End oder vom tragischen Ende, als ob sie in Tod und Auferstehung von Jesus ihr Vorbild hätten, denn sie gewähren gerade mit dem Schlusspunkt, den sie setzen, das Wort, das zuletzt doch noch Trost gewährt, als Dur-Dreiklang in der Grundtonart, in der Musik bzw. in der musikdramatischen Kunst, als Auflösung der Gegensätze zwischen Mann und Frau durch die Hochzeit am Ende der Komödie oder in Gestalt des guten Herrschers, der nach dem tragischen Tod des Tragödienhelden auf der Bühne erscheint und alles zum Guten wendet. Und auf dieses trostvolle Ende hin scheint das ganze Werk im Einzelnen komponiert zu sein. Das meint Adorno mit dem geschlossenen Kunstwerk, mit dem Kunstwerk in der klassischen Tradition, dem in sich sinnstiftenden Kunstwerk, das geschlossene Kunstwerk, so Adorno in seinem ersten großen Buch über die Musik, die Philosophie der neuen Musik, zur selben Zeit übrigens entstanden wie die Dialektik der Aufklärung. Adorno hat sich selbst als Exkurs, explizit als Exkurs, als ausgeführten Exkurs zur Dialektik der Aufklärung bezeichnet. Das geschlossene Kunstwerk, heißt es hier, verhülle all die Brüche, durch welche Denken der unmittelbaren Gegebenheit des ästhetischen Objekts entweichen könnte. Damit begab das traditionelle Kunstwerk selber sich des Denkens, der verbindlichen Beziehung auf das, was es selber nicht ist, Es war blind, so wie Kants Lehre zufolge, die begriffslose Anschauung. Dass es anschaulich sein soll, täuscht bereits die Überwindung des Bruches von Subjekt und Objekt vor, in deren Artikulation Erkenntnis besteht. Die Anschaulichkeit der Kunst selber ist ihr Schein. Und dann kommt Adorno auf das moderne Kunstwerk zu sprechen. Erst das zerrüttete Kunstwerk, so bezeichnet er das moderne Kunstwerk, das wahrhaft moderne, erst das zerrüttete Kunstwerk gibt mit seiner Geschlossenheit die Anschaulichkeit selbst preis und den Schein mit dieser Geschlossenheit. Es ist als Gegenstand des Denkens gesetzt und hat am Denken selber Anteil. Es wird zum Mittel des Subjekts, dessen Intentionen es trägt und festhält, während im geschlossenen Kunstwerk, im traditionellen Kunstwerk, das Subjekt der Intention nach untertaucht. Das geschlossene Kunstwerk nimmt den Standpunkt der Identität von Subjekt und Objekt ein. Direkte Anspielung auf die Hegelsche Philosophie, auf den deutschen Idealismus, die ja von dieser Identität aus denkt. In seinem Zerfall, im Zerfall des Kunstwerks, erweist sich diese Identität von Subjekt und Objekt als Schein und das Recht der Erkenntnis, die Subjekt und Objekt einander kontrastiert, entgegengesetzt, als das größere Recht, als das moralische Recht. Klingt fast wie Sartres. Das Sein und das Nichts in dieser schroffen Gegenübersetzung von Subjekt und Objekt. Sie sehen also hier, wie eng sozusagen Adorno die Philosophie, die Kritik der Philosophie mit der Kritik der traditionellen Kunst führt. Also Hegel, den ich schon genannt habe, hat ja philosophisch ausgehend von der Identität von Subjekt und Objekt für das Kunstwerk, für das wahre Kunstwerk, die Identität von Form und Inhalt gefordert. Nicht? Das war sozusagen sein Maßstab für das wahre Kunstwerk. Form und Inhalt müssen identisch werden. Es darf da kein Rest mehr bleiben. Nicht? Das eine muss ins andere ununterbrochen umschlagen im wahren Kunstwerk. Und Adorno setzt dagegen das zerrüttete Kunstwerk, das Kunstwerk, in dem Form und Inhalt auseinanderbrechen. Er kehrt aber damit nicht einfach zu Kant zurück. Bei Kant stehen ja Form und Inhalt immer sozusagen für immer und immer in jedem Fall einander ausschließend gegenüber. Da gibt es also keine Beziehung in dem dialektischen Sinn wie bei Hegel. Adorno kehrt nicht einfach zu Kant zurück, wenn er diese Zerrüttung wahrnimmt, sondern er übernimmt vom hegelischen Identitätsdenken, vom dialektischen Denken, übernimmt er die Erkenntnis, dass sich der Inhalt immer in der Form niederschlägt, dass die Form des jeweiligen Kunstwerks immer auch als niedergeschlagener Inhalt zu begreifen wäre. Und dadurch kann er die ganze Kunst, die ganze Literaturgeschichte, die ganze Musik, kann er historisch sehen. Also die Formen, die hier entstanden sind, die Symphonie zum Beispiel in der Musik oder der Roman in der bürgerlichen Literatur eben, oder das Drama, die sind dann nicht als anthropologische Eigenschaften des Menschen zu sehen, sozusagen als etwas ewig Menschliches, sondern müssen historisch betrachtet werden, sind zu historisieren. Es gibt eben nur in bestimmten Epochen, bei bestimmten Gesellschaften eine bestimmte ästhetische Form, so wie die Polis etwa, die ich schon erwähnt habe, die Tragödie, den Dialog hervorgebracht hat. Und in dieser jeweiligen Form schlägt sich immer der Inhalt, schlägt sich sozusagen der Inhalt dessen nieder, wie die Individuen die Gesellschaft denken. Das heißt also, man muss lernen, die ästhetischen Formen nicht nur als Formen zu betrachten, sondern immer auch inhaltlich zu lesen, auf die gesellschaftliche Bedeutung hin, die sich in ihnen niederschlägt. Das moderne, das zerrüttete Kunstwerk, und darauf legt dann Adorno ganz besonderen Wert, stellt aber auch die Möglichkeit von Ausdruck selber in Frage. Nicht? Stellt in Frage, ob sich bestimmte Inhalte überhaupt noch in einer Form ausdrücken können. Und da sagt Adorno dann im Hinblick gerade auf die moderne Musik, auf die Wiener Schule, auf Schönberg ganz besonders, die Konsequenz der eigenen Logik versteinert das musikalische Phänomen. Die Strenge des Gefüges, durch welche allein Musik sich gegen die Ubiquität des Betriebs behauptet, also gegen die Gleichgültigkeit des Verwertungsprozesses in der modernen Gesellschaft, hat die Musik selbst in sich verhärtet. So sehr eben, dass sie keinen Trost mehr evozieren kann. Es bleibe der avancierten Musik nichts übrig, als auf ihre Verhärtung zu bestehen, ohne Konzession an jedes Menschliche, das sie als Maske der Unmenschlichkeit durchschaut. Ihre Wahrheit scheint eher darin aufgehoben, dass sie durch organisierte Sinnlehre den Sinn der organisierten Gesellschaft dementiert, als dass sie von sich aus positiven Sinnes mächtig wäre. Wieder ein Zitat aus der Philosophie der neuen Musik, und es geht konkret da um die Schönbergsche Kompositionsmethode der Komposition mit 12 aufeinander bezogenen Tönen, wie Schönberg das selbst genannt hat. Also die Auflösung der Tonalität in der Zwölftontechnik, die wird hier von Adorno als Verhärtung gesehen, ohne Konzession eben an jenes Menschliche, das Menschliche gewissermaßen, das in der Tonalität der klassischen Musik Ausdruck gefunden hat. Diese Tonalität erscheint nun nur noch als Maske der Unmenschlichkeit. Und wenn man sich fragt, woher das kommt, plötzlich nicht, diese völlig neue Sicht auf die moderne Kunst, auf die moderne Musik, dann könnte man wieder zurückgehen zu Walter Benjamin, insbesondere zu seinen frühen Essays und hier wiederum ganz speziell zu seinem Essay über Goethes Wahlverwandtschaften. Da heißt es nämlich ganz ähnlich, das ist ein Essay, den er in den frühen 20er Jahren geschrieben hat, während die Philosophie der neuen Musik ja aus den frühen 40er Jahren stammt, sowie die Dialektik der Aufklärung. Also in diesem Essay über Goethes Wahlverwandtschaften heißt es, kein Kunstwerk dürfe gänzlich ungebannt lebendig erscheinen, ohne bloßer Schein zu werden und aufzuhören, Kunstwerk zu sein. Das in ihm wogende Leben muss erstarrt und wie in einem Augenblick gebannt erscheinen. Dieses Ausdruckslose, also da habe ich jetzt was überlesen, das Zitat geht weiter, was dem falschen Leben Einhalt gebietet, die Bewegung bannt und der Harmonie ins Wort fällt, ist das Ausdruckslose. Dieses Ausdruckslose nämlich zerschlägt, was in allem schönen Schein als die Erbschaft noch überdauert. Die falsche, irrende Totalität, die absolute Totalität, die sozusagen den Sinn verspricht, als wäre dieser Sinn noch oder bereits wieder vorhanden. Da sehe ich doch die philosophischen Voraussetzungen für Adornos Denken in diesem frühen Essay von Walter Benjamin, den ja Adorno sehr geschätzt hat. Die Sinnlehre muss also organisiert werden, sagt Adorno im Zusammenhang mit der modernen Musik. Das ist Aufgabe des Komponierenden oder in der Literatur des Schreibenden oder in der bildenden Kunst des Malenden. Und in der Musik, wie angedeutet, hat hier Adorno ganz besonders die Zwölftontechnik von Schönberg im Auge. Und darum kann Adorno selber dann das politische Engagement in der Kunst denunzieren, weil er dieses politische Engagement in der Kunst als einen Trost betrachtet. Einen Trost, der der organisierten Sinnlehre, wie er sie fordert, vorgezogen werde. Dieses politische Engagement bietet sozusagen wieder das Wort, das Trost gewährt, weil es die Ohnmacht nicht in allen Konsequenzen nachzuvollziehen erlaubt. In der politisch engagierten Kunst, sieht also Adorno scheinbar eine Wiederkehr dieser falschen Versöhnung, wie sie die traditionellen Kunstwerke geboten haben, jetzt aber angesichts einer Gesellschaft, und das ist eben der Unterschied, die in der Krise in Selbstvernichtung umzuschlagen droht und dadurch mit keinerlei Rechten, wie es die traditionelle bürgerliche Kunst im Sinne der Aufklärung noch für sich beanspruchen konnte. Also wenn man heute versucht, noch so zu komponieren wie im 18. oder 19. Jahrhundert, dann entlarvt sich das nicht von selbst. Auch wenn man genial wäre, würde einem das nicht gelingen, so wie Mozart zu komponieren, nicht, weil eben die Formen selber historisch sind, weil sie nicht einfach sozusagen am Leben gehalten werden können, der Dynamik der Gesellschaft selbst entgegengesetzt. Also, aber wenn man das versuchen würde, und viele machen das ja, die sozusagen in Zeiten der Postmoderne, die zur klassischen Tonalität zurückkehren, dann entpuppt sich das als, und das wird auch von Adorno so kritisiert, dann entpuppt sich das als Kunsthandwerk. Also das, was im 18. Jahrhundert noch seine Berechtigung gehabt hatte, bei aller Kritik, die schon für die damalige Kunst gilt, im Horizont nämlich der modernen Kunst, hatte das natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert als die heutigen Versuche, zu dieser Tradition einfach zurückzukehren. Nun ist es aber nötig, gerade was die Kritik des politischen Engagements betrifft, die Kritik von Adorno sich genauer anzusehen, und das möchte ich im Folgenden bei seiner Brecht-Kritik versuchen. In der ästhetischen Theorie, das war also sein letztes fast abgeschlossenes Werk, seine letzte fast abgeschlossene Schrift, die dann aus dem Nachlass herausgegeben wurde. In der ästhetischen Theorie von Adorno heißt es, durch Brecht sei das Selbstbewusstsein des Kunstwerks als eines Stücks politischer Praxis, was er ja eigentlich ablehnt, dem Kunstwerk durchaus als Kraft widerfahren. Seine ideologische Verblendung habe hier also sich sozusagen auch im Sinne des autonomen Kunstwerks auf widersprüchliche Weise sich bewährt. Brechts Praktizismus, sagt Adorno, wurde zur ästhetischen Formante seiner Werke und ist aus ihrem Wahrheitsgehalt, einem unmittelbaren Wirkungszusammenhängen entrückten, nicht zu eliminieren. Also obwohl Adorno das Engagement, das politische Engagement Brechts, diesen Praktizismus, wie er sagt, eigentlich ablehnt, erkennt er doch bei Brecht, nicht bei anderen oder bei bestimmten anderen, erkennt er doch, dass durch diesen Praktizismus hindurch sich die Werke verändert haben, moderne Werke geworden sind, sich von der traditionellen Form verabschiedet haben. Adorno spürt also damit einer allgemeineren Bedeutung nach, allgemeiner als die, der Brecht vorgibt zu folgen, also die Propaganda für den Klassenkampf, wenn man an den Brecht der 30er Jahre denkt. Und diese allgemeinere Bedeutung zu erschließen, verlangt die Konzentration, verlangt den Blick auf die Form. In seinen Stücken, schreibt Adorno weiter, gewannen die politischen Thesen eine ganz andere Funktion als die, welche sie inhaltlich meinten. Sie wurden konstitutiv, prägten das Drama zu einem Anti-Illusionären, trugen bei zum Zerfall der Einheit des Sinnzusammenhangs, zerrütteten also das Werk. Das macht ihre Qualität aus, sagt Adorno, nicht das Engagement, aber diese Qualität haftet am Engagement. Es wird zu ihrem mimetischen Element. Brechts Engagement tut dem Kunstwerk nochmals gleichsam an, wohin es geschichtlich von sich aus gravitiert, und dann sagt er wörtlich, zerrüttet es. Also wieder dieses Ideal des zerrütteten Kunstwerks. Und die Zerrüttung zeigt sich in einer Zeitkunst wie dem Drama am nachdrücklichsten am Problem des Schlusses, wie ich es schon angedeutet habe vorhin. Adorno schreibt, wiederum in der ästhetischen Theorie, einmal der Konvention ledig, vermag offenbar kein Kunstwerk mehr überzeugend zu schließen, während die herkömmlichen Schlüsse nur so tun, als ob die Einzelmomente mit dem Schlusspunkt in der Zeit sich auch zur Totalität der Form zusammenfügen. Eben dieses Problem sei bei Brecht zugespitzt, wobei Adorno darauf verzichtet, nun die einzelnen Schlüsse der einzelnen Stücke anzugeben, geschweige denn zu analysieren, deren Spektrum, das einer eingehenden Untersuchung durchaus wert wäre, reicht vom beängstigenden Chaos am Ende von Mahagoni, die letzte Zeile dieses Stücks, dieser Oper müsste man ja sagen, lautet, können uns und euch und niemand helfen, so singt das der Chor. Als Finale können uns und euch und niemand helfen. Und auf der Bühne wird nur noch ein Chaos, ein gesellschaftliches Chaos dargestellt. Das reicht von diesem Schluss von Mahagoni bis zum sentenziösen Schluss des guten Menschen von Sechuan, den Sie wahrscheinlich kennen. Der Vorhang zu und alle Fragen offen. Die herkömmlichen Schlüsse, von denen Adorno spricht, sind in der Oper und im Drama, also im Theater ganz allgemein, der Zeitpunkt, da der kleine und große Ausnahmezustand beendet wird. Die Ordnung der Geschlechter durch Hochzeit und Familiengründung, die Ordnung des Staats durch Tod und dessen Sinngebung sich wiederhergestellt finden. Das ist also ein ganz neuralgischer Punkt in der Ästhetik des Dramas und der Musik, muss man auch sagen. Mit der Totalität der Form ist die Totalität der Gesellschaft scheinbar wieder zusammengefügt. Es ist, als wollte das traditionelle Kunstwerk am Ende regelmäßig doch noch seine Autonomie preisgeben, um sich als ein für die jeweilige Ordnung nützliches, pädagogisch und politisch Engagiertes hervorzutun. Das möchte ich nun mit einem kleinen historischen Exkurs zu Shakespeare, der ja ein großes Vorbild für Brecht war, nicht nur illustrieren, sondern auch ein wenig relativieren. Das passt auch ganz gut zu einer Ringvorlesung, die ja politikwissenschaftliche Ursprünge hat. Denn Shakespeare schlug sich wie kein anderer Dramatiker mit der Frage der Souveränität herum. Vom Ausgang her betrachtet stimmt eben Shakespeares Dramaturgie mit den Souveränitätstheorien von Machiavelli, Baudin und Hobbes ganz überein. Zu guter Letzt geht es immer um die Etablierung eines Souveräns und die Selbsterhaltung des Staats. Am Ende von Richard III. Etwa steht Richmond, der neue, der kommende Herrscher, der die Rosenkriege für beendet erklärt und die Herrschaft eines neuen Adelsklans begründet. Richmonds Worte könnten als Menetekel gelesen werden, als ständig erneuerte und in verschiedensten Variationen im elisabethanischen Theater ausgeführte Warnung vor dem Rückfall in den Bürgerkrieg. Ich zitiere Richmond in Richard III. England war lang in Wahnsinn, schlug sich selbst, der Bruder blind vergoss des Bruders Blut, der Vater würgte rasch den eigenen Sohn, der Sohn gedungen ward des Vaters schlechter, all dies entzweiten York und Lancaster, die beiden Adelsgeschlechter, die sich in den Rosenkriegen bekämpften. Zerbricht der bösen Waffen, gnädiger Gott, die diese Tage möchten wiederbringen, dass England weinen müsst in Strömen Bluts, der lebe nicht und schmeckt des Landes Frucht, der Heim des schönen Landes Friedens sucht. Getilgt ist Zwist, gestreut des Friedens Samen, dass er hier lange blühe, Gott, sprich Amen. Vorhang zu. Die Macht des Souveräns und die Aufhebung des Bürgerkriegs ist aber auch dort das Ziel, wo man es auf den ersten Blick nicht vermuten würde, so etwa in der berühmten Liebestragödie von Romeo und Julia, die ja sterben, weil eben auch ihre Familien verfeindet sind. Die beiden Adelsgeschlechter Montague und Capulet sind Clans wie York und Lancaster. Nur geht es hier nicht um den Kampf um die Königsmacht, nicht unmittelbar, sondern diese Macht, diese bereits etablierte Macht, erweist sich hier als zu schwach. Zu schwach, die Feindschaft der Adelsbanden zu beenden. Darum sterben Romeo und Julia. Der Souverän selbst sieht am Ende aber ein, dass er keinerlei Feindschaft der Adelsclans in seinem Staat mehr dulden darf. Und so heißt es hier am Ende, spricht wieder der Souverän, Coram Publico, wo sind sie, diese Feinde, Capulet und Montague? Seht, welch ein Fluch auf eurem Hasse ruht, dass eure Freuden Liebe töten muss. Auch ich, weil ich dem Zwiespalt nachgesehen, verlor ein paar Verwandte. Alle büßen. Nur düstern Frieden bringt uns dieser Morgen, die Sonne scheint verhüllt vor Weh zuweilen. Kommt, offenbart mir ferner, was verborgen, ich will dann Strafen oder Gnad erteilen, denn niemals gab es ein so hartes Los als Julien und ihres Romeos. Und auch hier fällt wieder der Vorhang. Der Friede am Ende ist hier aber nicht glorreich, wie oft in den Historiendramen, er bleibt düster, das wird ja unmittelbar ausgesprochen. Die Versöhnung der Kriegsparteien und die Stärkung des Souveräns werden zwar als notwendig erkannt, insofern gibt der Souverän dem Tod Julias und Romeos einen Sinn, aber die politische Lösung löscht das Leid als unaufhebbar Individuelles eben nicht aus und stellt damit den Sinn auch wieder in Frage. Das ist die Widersprüchlichkeit, die man eben auch an den klassischen, an den traditionellen Kunstformen festhalten muss. Sie gehen nicht auf in politischer Pädagogik. Insofern sie sich auch dem verweigern, dem Tod, dem Leid einen Sinn zu geben. Der Staat sei dazu da, den gewaltsamen Tod unter seinen Bürgern zu verhindern und darum beanspruche er für sich selbst allein das Recht, sie zu töten. Da merkt man also die Übereinstimmung mit der Hobbeschen Staatsauffassung. Der Vorbehalt noch dieser Lehre gegenüber, der Shakespeare aber über diese Theorie hinausgehen ließ, wäre darin zu sehen, dass durch sie der erlittene Tod, der dargestellt wird, doch nicht vollständig gerechtfertigt wird, als notwendiges Opfer für den Staat. Natürlich aber der Grat zwischen künstlerischer Wahrheit und Propaganda für den Staat ist bei Shakespeare ziemlich schmal. Die Möglichkeit eines positiven Ganzen, das sich dem Einzelnen gegenüber behauptet, erscheint allerdings umso fragwürdiger, und damit kommen wir wiederum zum modernen Kunstwerk, erscheint umso fragwürdiger, als die bürgerliche Gesellschaft ihre Vermittlungsformen immer weiter entwickelt hat, seit Shakespeares Zeiten. Durch Vertragsverhältnisse und Kapitalverhältnis wurde Herrschaft depersonalisiert. Wie soll aber noch die Einheit von Herrschaft erscheinen, wenn sie zuletzt auch nicht mehr in einer Person im Souverän real verkörpert wird? Nicht? In der Antike war Agamemnon nicht nur Heerführer, sondern zugleich auch Großgrundbesitzer und Sklavenhalter. Und Ähnliches gilt in modifizierter Form eben auch noch für die Helden von Shakespeares Stücken. Hier gibt es noch die Einheit von politischer und ökonomischer Macht, aber durch die Entwicklung der Vermittlungsformen der bürgerlichen Gesellschaft ist ja diese Einheit zerfallen. Das hat ja dann auch Marx gemeint, als er von der Charaktermaske des Kapitals spricht, wenn es um das Verhältnis der Individuen zur jeweiligen Macht, zur anonym gewordenen, zur abstrakt gewordenen Herrschaftsform spricht. Wie soll also noch die Einheit von Herrschaft erscheinen, wenn sie nicht mehr in einer Person im Souverän verkörpert werden kann? Sie ist unmittelbar, wie in der Antike oder bei Shakespeare, überhaupt nicht mehr darstellbar in der Moderne, sondern nur noch an dem, was sie aus den Menschen macht, also negativ. Mit darum erhält natürlich auch das Leid der einzelnen Menschen eine ganz besondere Bedeutung in der Moderne. Das Individuum tritt in der Gesellschaft als jeweilige Charaktermaske, um diesen Begriff von Marx eben zu verwenden, als jeweilige Charaktermaske abstrakt gewordener Herrschaftsformen hervor, die sich eigentlich der dramatischen Form, also der in einem Dialog entwickelten Handlung, entziehen. Nicht, wie soll man das Kapital zum Sprechen bringen? Das Kapital spricht nicht, ist ein stummer Zwang, wie Marx sagt. Der Großgrundbesitzer aber spricht schon. Und darum hat natürlich die Kunst hier ein ganz anderes, einen ganz anderen Gegenstand, wenn sie etwas darstellen möchte. Dass es aber der Tragödie nicht mehr möglich ist, den modernen Staat, der die auf Vertragsverhältnisse umgestellte Produktion garantiert, in traditioneller Weise zu legitimieren, ohne das individuelle Leid auszulöschen, dass also die Totalität des Sinns sich nicht mehr zusammenfügen will, das ist die Konsequenz, die das moderne, das zerrüttete Kunstwerk gezogen hat. Soweit der kleine Exkurs, angelehnt an die ästhetische Theorie von Adorno. Viel bekannter ist allerdings der Engagementaufsatz von Adorno aus dem Jahr 1962, und auf den möchte ich jetzt noch zu sprechen kommen. Dieser Aufsatz konzentriert sich im Unterschied zu den Passagen über Brecht aus der ästhetischen Theorie nun eher auf solche Momente bei Brecht, durch die jene Zerrüttung des Kunstwerks zurückgenommen wird und der politische Zweck über die avancierten Formelemente, die Adorno an Brecht so schätzt, den Sieg davon trägt. Dieser Aufsatz von Adorno ist also eher eine Polemik. Zugleich versucht Adorno darin eine Art Engführung mit Jean-Paul Sartre, gegen den er als den anderen großen politisch engagierten Dramatiker hier polemisiert. Das waren ja gewissermaßen die Stars des politischen Engagements in der Kunst in den 50er und 60er Jahren, Brecht und Sartre. Nun unterscheiden sich aber die Stücke von Brecht und Sartre sehr voneinander und die Kritik von Adorno geht, wie ich meine, zu wenig auf diese Unterschiede ein. Und insofern kann man dann, was Adorno in der ästhetischen Theorie über Brecht geschrieben hat, auch als Kritik an seinem eigenen Engagementaufsatz lesen. Was Adorno Sartre vorwirft, die Personalisierung nämlich von gesellschaftlichen Phänomenen in einer Gesellschaft, in der aber die Personen eben nur noch Anhängsel, nur noch Charaktermasken der Produktionsverhältnisse sind, das passt nicht ganz auf Brecht, insbesondere wenn man bestimmte Phasen seiner schriftstellerischen Arbeit ins Auge fasst, und damit meine ich vor allem die Phase der 20er Jahre. Gerade der frühe Brecht wandte sich explizit selbst gegen die Personalisierung in der Kunst und wollte alle diesbezüglichen humanistischen Bestrebungen als Etikettenschwindel entlarven. Das Individuum führt er vor als Reflexionsform der Eigentumsverhältnisse und als Material für Staat und Politik, das es für die jeweilige Aufgabe zu formen gilt. Wie diese Aufgabe dann zu beurteilen ist, das ist eine andere Frage. Später hat Brecht ja also in der Phase der Lehrstücke, in der Phase der Maßnahme, die Auslöschung des Individuums bejaht im Namen der Parteipolitik. Davon ist der frühe Brecht aber noch weit entfernt, von dieser parteipolitischen Wendung zum Positiven. Und es geht dem frühen Brecht eher darum, einfach die Illusionen des Humanismus und der bürgerlichen Gesellschaft zu durchschauen und zu entlarven. Und so heißt eines dieser frühen Stücke Mann ist Mann, und in diesem Stück wird diese Intention eben auch schon wie im Titel deutlich gezeigt. Ich zitiere, das ist ganz ähnlich übrigens wie bei Shakespeare, dass da Figuren auftreten, die sozusagen eine Moral formulieren, eine Moral der ganzen Geschichte, nur dass sie in diesem Fall sehr amoralisch formuliert wird, dass man nämlich mit einem Menschen beliebig viel machen kann. Hier wird heute Abend ein Mensch wie ein Auto ummontiert, ohne dass er irgendwie etwas dabei verliert. Dem Menschen wird menschlich näher getreten, er wird mit Nachdruck, ohne Verdruss gebeten, sich dem Lauf der Welt schon anzupassen und seinen Privatfisch schwimmen zu lassen. Herr Bertolt Brecht hofft, Sie werden den Boden, auf dem Sie stehen, wie einen Schnee unter sich vergehen sehen. Das Satirische daran ist natürlich, dass Brecht hier die Reimform verwendet, also die Reimform, die der humanistischen Kunst so sehr ans Herz gewachsen ist. Die Reimform verwendet, um den Humanismus zu entlarven als eine große Illusion. Es ist also durchaus ganz im Sinne von Brechts frühen Stücken, wenn Adorno in seiner Kritik des politischen Engagements ausführt, dass durch die Personalisierung die Macht der anonymen Maschinerie ökonomischer Abhängigkeiten, die Abstraktheit des Wertgesetzes, das objektiv in der Gesellschaft waltet, auf hilflose Weise überspielt und unpersönlich gewordene Herrschaft verschleiert werde, als sei noch Leben auf den sozialen Kommandohöhen, wie Adorno sich ausdrückt im Engagement-Essay. Und dass zu diesem Zweck, wie er weiter sagt, oft Situationen mühsam konstruiert werden oder Parabeln aus der Welt weitgehend feudaler Verhältnisse herhalten müssen, wie eben dann tatsächlich beim späten Brecht. Hier hat die Kritik ihr gutes Recht, die Adorno formuliert. So nämlich auf diese Weise geraten die Figuren zu Vehikel dessen, was der Autor sagen will, zurückgeblieben hinter der Evolution der ästhetischen Formen, wobei diese Evolution in der Moderne eben nichts anderes bedeuten kann, als dass in den ästhetischen Formen selber die Auseinandersetzung mit jener anonymen Maschinerie stattfinden muss, so wie Brecht es in Stücken wie Mahagoni oder auch in der Heiligen Johanna der Schlachthöfe noch versucht hatte. Das sind auch die beiden Stücke übrigens, die Adorno von Brecht am meisten schätzte, Mahagoni und die Heilige Johanna der Schlachthöfe. Dennoch bleibt Adornos Kritik in bestimmter Hinsicht unentfaltet und das zeigt sich in seiner Auseinandersetzung mit Sartres Stücken. Er sagt zu Recht, Sartre habe mitgewoben an dem Schleier der Personalisierung, aber er wirft seinerseits in gewisser Weise einen Schleier über die Verhältnisse, soweit der Begriff der unpersönlichen Herrschaft, den er Sartres frühen Thesenstücken entgegenhält, als die einzig mögliche Auffassungsweise der Herrschaft in der Moderne, als dieser Begriff der unpersönlichen Herrschaft die Differenz zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Nationalsozialismus zum Verschwinden bringt. Die Differenz nämlich zwischen der anonymen Maschinerie der Verwertung des Werts, in der die persönlichen Motive der Bürger untergehen, auf der einen Seite, und der anonymen Maschinerie der Vernichtung, die nur durch die selbstständigen Aktivitäten der Volksgenossen verwirklicht werden kann, auf der anderen Seite. Also hier geht es dann ja auch nicht um eine Personalisierung im Grunde, um eine Personalisierung abstrakter Verhältnisse, sondern es geht um die Frage der Verantwortung des Einzelnen. Es geht um die Frage der Täterschaft oder der Mitläuferschaft, wie immer man das formulieren möchte. Und so könnte man zugespitzt fast sagen, exkulpiert Sartres Personalisierung das Kapitalverhältnis, das kann er ja nicht darstellen, wenn er hier in seinen Stücken die Widerstandskämpfer mit den Nazischlechtern konfrontiert, exkulpiert Sartres Personalisierung das Kapitalverhältnis, weil er es zum Verschwinden bringt, so Adornos Depersonalisierung die nationalsozialistischen Täter. In diesem Zusammenhang möchte ich aber darauf hinweisen, dass Adorno bei aller Kritik an Sartre eine seiner Erkenntnisse besonders zu schätzen wusste. Und zwar hat Sartre in der Schrift Was ist Literatur in den Jahren nach 1945 geschrieben, gesagt, dass es undenkbar sei, einen guten Roman zum Lobe des Antisemitismus zu schreiben. Das zitiert Adorno in seinem Engagement-Aufsatz durchaus zustimmend. Und tatsächlich, denke ich, zeigt diese Bemerkung, worum es eigentlich gehen müsste. In ihrem Sinn käme unter Brechts späteren Stücken einer ganz bestimmten Szene, nämlich der Szene der jüdischen Frau aus Furcht und Elend des Dritten Reichs, ein Stück aus den 30er Jahren, eine Schlüsselrolle zu. Und Sartres Reflexion sur la question juive, also seine berühmten Überlegungen zur Judenfrage, die er um 1945 geschrieben hat, könnte hier sogar als ausführlicher Kommentar dieser kurzen Szene gelesen werden. Es heißt da in dieser Schrift von Sartre über den Antisemitismus, auf den sich übrigens Adorno immer sehr positiv bezogen hat, gerade im Zusammenhang mit seiner Studie über den autoritären Charakter. Es heißt da, der Antisemitismus ist eine freie und totale Wahl, eine umfassende Handlung, eine umfassende Haltung, die man nicht nur den Juden, sondern den Menschen im Allgemeinen der Geschichte und der Gesellschaft gegenüber einnimmt. Und damit, mit dieser ganzen Schrift, aus der ich jetzt nicht weiter zitieren möchte, stößt Sartre auf die gefährlichste Form der Personalisierung, und das dürfte bei ihm durchaus einen Schock auch ausgelöst haben, auf die gefährlichste Form der Personalisierung, nämlich auf den Wahn, dass man all das, was man an sich selbst und in der Gesellschaft, an der man partizipiert, als negativ empfindet und begreift, dass man all das auf die Juden projiziert und in ihnen personifiziert sehen möchte. Diese totale Wahl, die bei Sartre ja mit einigem Pathos gewissermaßen angegriffen wird, diese totale Wahl zeigt Brecht in seiner Szene aus den letzten Tagen der Menschen, aus Furcht und Elend des Dritten Reichs, aber ganz diskret. Es ist nicht ganz unzufällig, dass mir hier die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus einfallen, weil sich Brecht gerade in der Form dieser Szenen an Karl Kraus orientiert hat. Diese totale Wahl zeigt also Brecht ganz diskret. Die Szene handelt davon, dass die Frau bei ihrem Mann mehr und mehr Zeichen der Anpassung an die neuen Herren in Deutschland hat registrieren müssen. Und die Situation ist die, dass sie in seiner Abwesenheit noch ihren Abschied probt, aber für sich selbst, um sich sozusagen vorzubereiten auf diese letzte Auseinandersetzung mit ihrem Mann. Sie führt also ein Selbstgespräch. Du sitzt da und siehst deine Frau packen und sagst nichts. Sie bereitet also ihr Exil vor, ihre Flucht vor. Du sitzt da und siehst deine Frau packen und sagst nichts. Die Wände haben Ohren, wie? Aber ihr sagt ja nichts. Die einen horchen und die anderen schweigen. Pfui Teufel. Nun, als dann der Mann tatsächlich ihr gegenübersteht, im weiteren Verlauf der Szene ist die Frau viel zurückhaltender. Beide umgehen in ihrem Dialog die Wahrheit und nur an einem Gegenstand wird sie am Ende sichtbar. Wird auch sichtbar, wie jämmerlich der Mann sich selbst betrügt, um seinen Verrat an der jüdischen Frau zu kaschieren. Dem der Mann die Frau im Stich lässt, wird er eins mit denen, die ihr Leben in Gefahr bringen, einer Gefahr, der er sich selbst offenkundig nicht im Geringsten aussetzen möchte. Aber all das, diese Konsequenzen, all das wird jetzt verschwiegen, von der Frau allerdings nur, wie man annehmen kann, weil doch für sie die Scham, die sie an seiner Stelle empfindet, unerträglich sein muss. Es ist Frühling im Jahre 1935 und die Frau sagt zu ihrem Mann, jetzt gib mir den Pelzmantel, herüber, willst du? Und er gibt ihr den Wintermantel mit den Worten, schließlich sind es doch nur ein paar Wochen. Also wozu soll sie den Pelzmantel mitnehmen. Er betrügt sich also darüber, dass sie in Wirklichkeit die Flucht ergreifen möchte. Er möchte es nicht wahrhaben. Diese Szene hat auch keinen Schlusspunkt. Sie verzichtet ganz darauf, das, was aus der Entscheidung, die sie ja doch in dieser diskreten Weise sichtbar macht, folgen wird. Sie verzichtet darauf, die Konsequenzen in irgendeiner Weise zusammenzufassen, etwa in Gestalt einer Schlussmoral, wie man das in traditionellen Dramen kennt, von traditionellen Dramen her kennt. Es gibt einen offenen Brief von Adorno an Rolf Hochhuth aus dem Jahr 1967. Rolf Hochhuth, damals sehr berühmt als Autor des Dramas Der Stellvertreter, wo also die Personalisierung, die Adorno kritisiert, ihre Triumphe feiert in gewisser Weise, und auf durchaus antifaschistische Weise, wenn man so will. In einem offenen Brief an Rolf Hochhuth von 1967 kommt Adorno an entscheidender Stelle auf dieses Stück von Bertolt Brecht zu sprechen, das er im Engagement-Aufsatz übrigens nicht beachtet hat. Ich zitiere aus diesem Brief an Hochhuth: Brecht hatte schon einen richtigen Instinkt, als er in Furcht und Elend des Dritten Reiches dessen Unwesen an den Bevölkerungen zeigte, nicht an den Herren. Dafür musste er das traditionelle Pathos der Tragödienform preisgeben und zur bloßen Episode greifen, vielleicht auf Kosten des eigentlich Dramatischen. Nur ist Brecht, indem er das politische Drama von dessen Subjekten auf die Objekte verschob, vermutlich noch nicht weit genug gegangen. Sie sind unvergleichlich mehr zu Objekten geworden, als er es sichtbar werden lässt. Unter diesem Aspekt sind die Beckettschen Menschenstümpfe realistischer als die Abbilder einer Realität, welche diese durch ihre Abbildlichkeit bereits sänftigen. Die Beckettschen Menschenstümpfe, damit meint Adorno die Figuren in Samuel Becketts Drama Endspiel, Fin de Partie, dem er einen eigenen sehr umfangreichen und nicht immer einfach zu verstehenden Essay gewidmet hat, der auch schon diese Warnung im Titel, die Warnung vor der Schwerverständlichkeit im Titel hat, nämlich versucht, das Endspiel zu verstehen. Der stammt ungefähr aus derselben Zeit wie der Engagementaufsatz. Beckett ist tatsächlich für Adorno das Paradigma einer Ästhetik nach Auschwitz. Sie kennen das Stück vielleicht von Beckett. In diesem Endspiel wird nicht ausgesprochen, welche Katastrophe stattgefunden hat, die alles Leben zum Endspiel werden ließ. Deutlich wird nur, dass sie stattgefunden hat und durch nichts mehr zurückzunehmen ist. Und Adorno versucht natürlich hier eine Konkretisierung, indem er sagt, Beckets Mülleimer, in denen zwei seiner Figuren als Menschenstümpfe hausen, sind Embleme der nach Auschwitz wieder aufgebauten Kultur. Und in der negativen Dialektik, also das, was man als Adornos philosophisches Hauptwerk betrachten kann, in der negativen Dialektik heißt es auch mit Bezug auf Beckett, der da eine große Rolle spielt: Solange die Welt ist, wie sie ist, ähneln alle Bilder von Versöhnung, Frieden und Ruhe dem des Todes. Aber die kleinste Differenz zwischen dem Nichts und dem zur Ruhe gelangten wäre die Zuflucht der Hoffnung. Diese kleinste Differenz, man könnte auch sagen, das Nicht-Identische im Sinne Adornos, diese kleinste Differenz zwischen dem Nichts und dem zur Ruhe gelangten, von der die negative Dialektik spricht, ist aber, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt für Adornos Ästhetik überhaupt, der quälbare Leib. Das ist eine Formulierung, die Adorno erstaunlicherweise von Brecht übernommen hat. Sie stammt aus einem Gedicht von Bertolt Brecht über den Freitod von Walter Benjamin, und in dessen letzter Zeile heißt es: als er den quälbaren Leib zerstörte. Der quälbare Leib steht hier natürlich als Hinweis darauf, was Benjamin erwartet hat, wenn er den Nationalsozialisten in die Hände gefallen wäre, nämlich Folter und Lagerhaft. Als er den quälbaren Leib zerstörte. Wenn es also in der Kunst, bei Adorno wird dieses Wort immer wieder zitiert, auch in verschiedenen Variationen, wenn es in der Kunst also kein Wort gibt, das Trost gewährt, wenn darin die Ohnmacht nachvollzogen werden muss und die ganze Hoffnungslosigkeit der Individuen, so bleibt doch diese kleinste Differenz, auf die sie, die moderne Kunst, zu achten hat. Sie kann von diesem quälbaren Leib nicht abstrahieren. Oder wie es in der negativen Dialektik heißt, von dem praktisch gewordenen Abscheu vor dem unerträglichen physischen Schmerz, dem die Individuen ausgesetzt sind, auch nachdem Individualität als geistige Reflexionsform zu verschwinden sich anschickt. Nur im ungeschminkt materialistischen Motiv überlebt Moral. So wird also der Materialismus auch neu bestimmt, nämlich nicht mehr von einer materiellen Basis aus, also durchaus abstrakt wie im klassisch-marxistischen Materialismus, sondern vom quälbaren Leib aus. Da steckt auch sozusagen die Kritik des Politischen, die Kritik des Staats drinnen, die sich bei Adorno findet, in diesem Bezugspunkt des quälbaren Leibs. Die somatische, sinnferne Schicht des Lebendigen ist Schauplatz des Leidens, sagt er, und damit auch Gegenstand der Kunst. Um jetzt noch einmal kurz den Bogen zurückzuspannen zu dem, was ich über Adornos Auffassung der Zwölftontechnik angedeutet habe, ganz am Beginn, dann müssen Sie sich in dem Zusammenhang nur überlegen, dass die Zwölftontechnik ja voraussetzt, dass in der Musik sich die Dissonanz emanzipiert hat von der tonalen Harmonie. Ja? Also auch hier, auch dort, wo man es gar nicht vermuten würde, nämlich diesem Zwölftontechnikverfahren, das ja ziemlich weit entfernt scheint vom quälbaren Leib, auch hier ist im Grunde die Voraussetzung gewesen, dass die Dissonanz sich emanzipiert hat von der klassischen Tonalität und die Dissonanz selber, und das empfinden wir ja heute noch, deshalb erscheint uns ja die atonale Musik auch so verstörend und irritierend, die Dissonanz selber stand ja immer für den Schmerz in der Musik, für den Schmerz und das Leid. Ich komme jetzt gleich schon zum Schluss. Und zwar zu einer kurzen Bemerkung über die Gedichte von Paul Celan, wiederum aus der ästhetischen Theorie. Diese Gedichte von Paul Celan markieren in dem Zusammenhang, wie ich ihn hier versucht habe aufzureißen, markieren hier ein äußerstes, ein wirkliches Extrem. Und über sie schreibt Adorno in der ästhetischen Theorie, sie seien durchdrungen, also die Gedichte von Celan, kann man ja sagen, sind in irgendeiner Weise alle auf die nationalsozialistischen Verbrechen bezogen. Celans Gedichte seien durchdrungen von der Scham der Kunst angesichts der Wiedererfahrung, so der Sublimierung sich, angesichts des Wiedererfahrung, so der Sublimierung sich entziehenden Leids. Seine Gedichte wollen das äußerste Entsetzen durch Verschweigen sagen. Ihr Wahrheitsgehalt selbst wird ein negatives. Sie ahmen eine Sprache unterhalb der Hilflosen der Menschen, ja aller Organischen nach. Die Sprache des Toten von Stein und Stern. Beseitigt werden die letzten Rudimente des Organischen. Die unendliche Diskretion, mit der Celans Radikalismus verfährt, wächst seiner Kraft zu. Die Sprache des Leblosen wird zum letzten Trost über den jeglichen sinnesverlustigen Tod. Schreibt Adorno hier in der ästhetischen Theorie, und Sie haben richtig gehört, es ist plötzlich doch vom Trost die Rede. Die Sprache des Leblosen wird zum letzten Trost über den jeglichen sinnesverlustigen Tod. dieser letzte Trost besteht sozusagen darin, sinnlich erfahrbar zu machen, dass es keinen Trost gibt. Und die Philosophie kennt nicht einmal ihn und deshalb sehnt sie sich wahrscheinlich so sehr nach der Kunst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Etwas lauter, bitte. Ist das nicht eine Ironie der Kunstgeschichte, dass das geschlossene Kunstwerk heute immer noch ein großes Publikum hat, während das zerrüttete Kunstwerk ein Minderheitenthema geblieben ist, beziehungsweise überhaupt von Kunstwerken verschwunden ist? Ja, wir leben ja noch immer in derselben Epoche, ja. Das wäre die Antwort darauf, nicht? Das hat sich im Grunde nicht viel geändert. Es ist nicht so, dass das zerrüttete Kunstwerk, das ist ja eine Auffassung, auf die man oftmals stößt, dass sozusagen die moderne Kunst, die Avantgarde, das zerrüttete Kunstwerk, wie immer man das bezeichnen möchte, dass das einfach nur so verstörend war und irritierend war, weil es neu war, weil es das Ungewohnte war. Etwas so wie, was weiß ich, Shakespeare auch ungewohnt war nach den mittelalterlichen Mysterienspielen, die es da gab, nicht? Und dass es nur eine gewisse Zeit braucht, bis sich diese neue Kunst dann durchsetzen wird, so wie das immer schon war in der Kunstgeschichte. Auch da hätten wir dann wieder so etwas allgemein Menschliches, Anthropologisches. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass die neue Kunst auch verstanden werden kann und dass sie ein großes Publikum findet. Und auch so jemand wie Schönberg hat sich gern diese Vorstellung zu eigen gemacht, dass die Leute seine Musik nur noch nicht verstehen, aber dass eine Zeit kommen wird, da wird sie dann so verstanden werden wie Mozarts Musik. Aber Tatsache ist eben, und darauf weisen Sie mit Ihrer Frage hin, dass dieses zerrüttete Kunstwerk, wie das Adorno bezeichnet, tatsächlich auf eine sehr verstörende Weise und irritierende Weise auf die Zerrüttung der Gesellschaft hinzeigt, auf eine Wunde hinzeigt. Und das wird eben als unangenehm empfunden, nicht? Das wird nicht so sehr vom breiten Publikum geschätzt, zumal es sich ja neben der Avantgarde, neben der modernen Kunst, sich eine Kulturindustrie etabliert hat, die weiterhin die Formen ausbeutet, die Formen der traditionellen Kunst ausbeutet. Man denke nur an die vielen Komödien, an die Filmkomödien oder an die Sitcoms. Die sind natürlich nach dem Muster der alten Komödien, der alten Stücke gestrickt, nicht? Da gibt es eben daneben auch das Happy End. Ja. Und da gibt es dann die Sinngebung des Todes am Ende, in den Action-Thrillern oder was immer. Ja, da lebt es ja eigentlich fort, in kulturindustrieller oder kunsthandwerklicher Form lebt das alte Kunstwerk fort und wird weiterhin gerne gesehen. Und die moderne Kunst, die ästhetisch avancierte Kunst, die steht da irgendwie beziehungslos daneben. Und verlangt eben auch, wie gesagt, dass man sich dieser Irritation, dieser Verstörung aussetzt. Das ist das, was sie verlangt. Und das ist nicht immer einfach. Man erholt sich besser bei den Sitcoms. Können Sie noch etwas sagen zum Verhältnis von Kunst und Politik und warum es aussieht, dass es ein kritisches oder ein zu problematisierendes Verhältnis ist? Ja, die Kritik, die Adorno formuliert hat, nicht nur im Fall von bestimmten Stücken von Brecht, sondern etwa auch bei der Musik Hans Eislers, der ja sozusagen, was die Musik betrifft, als der politisch engagierte Komponist des 20. Jahrhunderts gelten kann, der auch mit Brecht sehr eng zusammengearbeitet hat. Diese Kritik, die Adorno da formuliert, die zielt eben darauf, dass das politische Engagement zu wenig weit geht in der Denunziation der Gesellschaft. Dass sie zu wenig weit geht darin, die Formen, in der wir gelernt haben, diese Gesellschaft zu akzeptieren und mitzumachen, diese Formen zu zerstören. Ja? Das heißt eben auch den Sinn zu zerstören, zunächst einmal den Sinn zu zerstören, der sozusagen diese Totalität wieder zusammenfügen soll. Und das politische Engagement gibt vor, wenn ich das jetzt so vereinfachend sagen darf, das politische Engagement gibt vor, dass man innerhalb dieser Gesellschaft, ja, innerhalb des Sinns, den einem diese Gesellschaft vorgibt und innerhalb der Formen, die diese Gesellschaft vorgibt, dass man innerhalb dessen etwas zum Guten wenden könne. Also wenn Sie so wollen, Adorno wirft dem politischen Engagement in der Kunst vor, dass es zu wenig radikal ist. Und radikal meint, dass man zunächst überhaupt die Bewusstseinsformen in Frage stellen muss, die Denkformen, um so ein Redel zu zitieren, in Frage stellen muss, um überhaupt seiner selbst noch mächtig zu bleiben. Weil sonst macht man schon wieder mit. Nicht? Also das, was er vorwirft, das, was er sozusagen dem Brecht vorgeworfen hat, wenn er die Maßnahme kritisiert, die er übrigens sehr scharf kritisiert hat, er spricht von Gebrüll der Maßnahme, das, was er ihm vorwirft, ist, dass Brecht sich abwendet von der wirklichen Radikalität seiner frühen Stücke und sich hinwendet zur Parteipolitik und in Form dieser parteipolitischen Identifikation macht er dann mit. Natürlich auf der anderen Seite, sozusagen auf der Seite der Kommunistischen Partei, aber das heißt auch mitmachen. Weil das, was diesem parteipolitischen Engagement zugrunde liegt, ist wiederum nichts anderes, als dass man die Denkformen im Grunde, die Identifikationsformen, die vorgegeben sind, akzeptiert. Ja. Ich möchte ein Szenario aufbauen. Wenn man jetzt sagt, also kein Wort, das Trost gewährt, das haben Sie ganz am Anfang mit der Psychoanalyse verbunden und mit der Ohnmacht gegenüber dem Über-Ich. In weiterer Folge ist im Verlauf der Zeit, so ist es mein Eindruck, kommt man zum Eindruck, dass dieses Über-Ich ja was Konstruiertes ist. Es ist ja nichts biologisch Vorgegebenes. Und jetzt haben sich ja Menschen damit auseinandergesetzt, im Zuge einer antiautoritären Erziehung quasi dieses Über-Ich zu schwächen oder es zu ersetzen, ja, mit dem Ich. Ja. Und die Kunst, die dann aus diesen Menschen, so sie denn da sind irgendwo, die Kunst, die von diesen Menschen gemacht wird und quasi nicht geleitet wird aus dem Zwiespalt, aus dieser Ohnmacht, aus diesem Kampf, ist diese Kunst gleich zu interpretieren, oder kann man die mit Adornos Worten genauso interpretieren, oder muss man dann dort vielleicht auch noch weitere Ansätze finden, weil die Was meinst du? Das ist ein Versprechen nach einem Trost. Ich kann jetzt kein Kunstwerk als solches aufzählen. Aber ungefähr. Bitte. Es wäre kein Zufall, dass er da nicht es ist. Es ist weniger, es geht zum Beispiel nicht um ein politisches Kunstwerk oder um ein politisches Engagement, es geht eher um eine Art des egoistischen, selbstverwirklichen Künstlers, der Künstlerin, keine Ahnung. Die Person, die ein Kunstwerk schafft, einfach nur mit der Motivation, das zu machen. Wo kein höheres Versprechen, es bringt doch irgendeinen Trost, wenn man mit dem, was man macht, keinen Trost verspricht. Ist das verständlich? Ja, diesen Widerspruch, der ist plausibel. Also das ist auch die Voraussetzung dafür, sozusagen, dass jemand Kunst schafft, nicht? Dass er sich davon natürlich schon einen Trost verspricht für sich selber. indem er den Toast verweigert. Also mit diesem Widerspruch müssen die Künstler, Schriftsteller, die Komponisten leben, nicht? Den müssen sie aber auch entfalten. Deshalb habe ich am Schluss auch diese Wendung eingebaut und auf den Widerspruch bei Adorno selber hingewiesen. Das meint genau diesen Widerspruch, der natürlich da ist, weil Trost, die Frage ist nur, wann wird der Trost eben, wie man einfach dadurch, dass er verallgemeinert wird, nicht, wann wird der zu falschem Bewusstsein? Und das ist die Frage sozusagen, die ansteht, wenn man ein Kunstwerk beurteilt. Aber individuell ist es natürlich sehr tröstend, wenn man was Schönes schafft und die anderen damit verstört und vollständig irritiert. Das ist ein schöner Trost für die viele Arbeit, die man sich gemacht hat. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe mir vielleicht auch gesagt, das Tröstende ist, etwas ausdrücken zu können. Ja. Ja. Vielleicht ist es in einer Kunstform besser, als weil es eben nicht direkt ist, sondern abstrakt und nicht klar, sondern einfach ein Ausdruck. Und zugleich kommt man, also das, deshalb ist ja so großer Wert, auch auf die Formfrage zu legen, zugleich muss derjenige, der sich da mit Kunst beschäftigt, auch von sich selber abstrahieren können. Nicht? Das ist sozusagen, gehört auch zu dieser Lust des Schaffens dazu, dass man selbst zwar den Gegenstand libidinös besetzt mit aller Lust, aber zugleich auch wegkommt von diesem reinen Narzissmus, der einen gefangen hält. Also man ist gezwungen, immer, egal was man jetzt tut, sobald man sich im Ästhetischen betätigt, ist man gezwungen, sich mit bestimmten Formen auseinanderzusetzen, vorgegebenen Formen, und eine neue Form zu finden. Und allein schon dieser Formbezug bedeutet eine Distanz zu sich selber, die man hat. Und in dieser Distanz steckt natürlich der eigene Bezug zur Gesellschaft, weil eben die Form niedergeschlagener Inhalt, weil die Form sozusagen eine geronnene Form der Gesellschaft darstellt, nicht die ästhetische Form. Und dadurch hat man, obwohl man sich nur mit ganz formalen Dingen scheinbar beschäftigt, hat man es mit der ganzen Gesellschaft zu tun. Das möchte Adorno eben an so einem abgehobenen Ding wie der Zwölftontechnik zeigen, nicht? Dass es auch da um eine gesellschaftliche Frage geht, obwohl Schönberg überhaupt keine Ahnung von der Gesellschaft hatte, in der er lebte. Ich möchte da ganz anschließen zu Schönberg. Er hat in seinen Vorlesungen, in seiner Kompositionslehre, soweit ich es gelesen habe, ja auch geschrieben, dass aber zuerst genau das Verständnis der tonalen Musik erst wesentlich ist zum Verständnis der Zwölftonik. Ja, also unbedingt. Also zuerst den ganzen Prozess erstmal durchlaufen, bevor man erst einmal in diese avantgardistische neue Form ist gelangt. Ja. Und war jetzt vielleicht der Widerspruch sozusagen nicht zwischen der Zwölftontechnik und dem davorigen, der ganzen Romantik, sozusagen, wo die Musik hauptsächlich geprägt war durch Funktionstheorie, durch Stufentheorie, durch Klima und so weiter. Wollte man nicht einfach mit irgendetwas nur brechen? Das hat ja zum Beispiel auch die Wiener Klassik gemacht, indem sie zum Barock zum ersten Mal weitere Stimmungen in ein einziges Stück gebracht hat. Also mehrere Stimmungen, mehrere Emotionen. Wodurch dann auch später dann Schönheit mit den Dissonanzen und so weiter auch erst einmal etwas Weiteres hinzugebracht hat. Ja, ja. Also ich würde sagen, es ist beides. Einerseits ist es sozusagen wieder eine Weiterentwicklung der Musik, wie es sie schon gab, nicht? Klassik, Barock haben Sie angesprochen, Romantik, Klassik, da gibt es ja die verschiedensten Bereicherungen oder Veränderungen, Modifikationen im Material, in den Ausdrucksformen. Und bei Schönberg kann man das ja auch ganz deutlich sehen, nicht wie er begonnen hat, ja ganz anders begonnen, nicht als hochromantischer Komponist. Und aber wie er dann durch die Dynamik seines eigenen Komponierens, durch das Material hindurch, einfach, dass er die Fragen, die da aufgeworfen werden von dem Material, mit dem er es zu tun hat, von den Formen her, durch diese Fragen dazu gekommen ist, das weiter zuzuspitzen. Und das ist bei ihm natürlich doch ungleich dramatischer verlaufen als in der Wiener Klassik bei Haydn und Mozart, würde ich sagen, obwohl es auch da dramatisch war. Aber bei Schönberg nimmt das dann was ganz, ja, nimmt dann tatsächlich die Form eines radikalen Bruchs an. Nicht? Eines Bruchs mit der Tonalität. Und der wiederum war dann die Voraussetzung dafür, dass er diese eigenartige Methode der Komposition mit 12 aufeinander bezogenen Tönen entwerfen konnte. Das hat dann diesen Konstruktionscharakter, nicht? Aber der ganze Prozess, also das, was Sie angedeutet haben für die ganze Musikgeschichte, das kann man bei Schönberg selber auch nachvollziehen, nicht? Also diese Zwölftontechnik war dann das Resultat dieser ganzen früheren Brüche, die er bereits vollzogen hat, oder Zuspitzungen, oder wie man das nennen möchte. Es wäre natürlich noch interessant, das Gedankenexperiment dieser Dialektik der musikalischen Entwicklung noch weiter zu spinnen, jetzt auch nach Adorno sozusagen, wie es jetzt heute ausschaut. Ja. Ob jetzt heute eigentlich nur noch die Kampfbereiche sind zwischen der ernsten Musik und der Unterhaltungsmusik oder populären Musik der Kultur, sozusagen. Oder ob sozusagen, ob man nicht doch wieder in einer Kritik der jetzt vorherrschenden musikalischen Form, man wieder doch zurückgreifen muss auf historische Elemente zum Beispiel. Weil eine Musik kann ja dennoch nie sich entbehren von, also wenn man sich Form und Inhalt anschaut, der Inhalt wird trotzdem öfters wieder sein, Rhythmik, Melodik und Harmonik. Also, yeah. In irgendeiner Form wird sich eine, wenn wir das zur Synthese gekommen sind, historisch gesehen, in irgendeiner Form wird sich trotzdem wieder eine Kritik dessen wieder beginnen müssen. Also, ja. Sonst haben wir keine Antriebe. Ja, ja, sehe ich auch so. Da müsste man sich dann einzelne neuere Werke auch ansehen, nicht? Ich würde sogar so weit gehen, dass in gewisser Weise die Kulturindustrie, die wir schon angesprochen haben, dass die fast so etwas wie ein Material darstellen kann für die avancierte Ästhetik, nicht? Weil eben da dieses ganze historische, das gesunkene Kulturgut, wenn man so nennen will, ja, weil das da bereit liegt. Und das kann eine ähnliche Funktion haben wie die christliche Religion für die Renaissance-Kunst, ja, also auch um sich mit dem zu konfrontieren und um das zu zerstören letztlich, nicht? Diese falsche Harmonie, die da inszeniert wird, immer wieder neu inszeniert wird. Also das ist die Frage, die sich dann bei jedem neueren Werk stellt, nicht? Das, was Adorno da geschrieben hat, soll natürlich kein Endpunkt sein, nicht? So als ob man jetzt mit einer bestimmten Kompositionsmethode zum Ende der Musikgeschichte gelangt wäre. Das wollte er selbst gar nicht so verstanden wissen. Aber diese Frage könnte man dann tatsächlich nur in Bezug auf einzelne Werke der neueren Zeit beantworten. Etwas lauter. Ich verstehe die Stärke bei Adorno darin, dass er immer die gesellschaftliche Bedeutung des Kunstwerks darauf verweist, dass er politisch gefühlt. Aber jetzt darauf aufbauen, stellt sich mir eine andere Frage, nämlich das Kunstwerk heute anders passt, nämlich nicht mehr immer auf Gesellschaft bezogen und insofern immer auch das politische Potenzial, Gesellschaft zu verändern, in sich tragen, sondern dass das Kunstwerk, dass die Kunst überhaupt nichts mehr verweist, wenn dann auf die Künstlerin selbst. Also dass dieser gesellschaftliche Bezug schwächt. Und wenn man dem zustimmen sollte, muss man dann Adornos Theorie nicht zumindest überarbeiten. Naja, wenn Sie sagen, dass das Kunstwerk nur noch auf die Künstlerin selbst verweist, nicht? Dann ist das ja auch ein gesellschaftlicher Bezug. Also auch das wäre gesellschaftlich zu entschlüsseln. Und es geht ja Adorno nicht darum, sozusagen die Kunst jetzt politisch zu bestimmen oder gesellschaftlich zu bestimmen, sondern gerade diese Bestimmung zu verweigern eigentlich, die direkte gesellschaftliche Bestimmung. Nicht? Er sagt, es gibt, also das muss abgewehrt werden vom autonomen Kunstwerk, eine unmittelbare Indienstnahme der Kunst für eine bestimmte Politik, für eine bestimmte Gesellschaft. Gerade das muss die Autonomie abwehren. Dann kann sie sich im Inneren mit der Gesellschaft auseinandersetzen, aber das sagt nur er sozusagen. Ja. In Wirklichkeit setzt er voraus, dass der Künstler, der jeweilige, sich gar nicht mit der Gesellschaft auseinandersetzen möchte, sondern mit einfach zu seinem eigenen Ausdruck finden möchte, sich mit den vorgegebenen Formen beschäftigen möchte, nicht weil er Lust hat, weil er das libidinös besetzt eben, nicht? Also ich sehe da gar nicht so einen Unterschied zu der Auffassung von Adorno. Die Frage ist nur, wie wir uns sozusagen theoretisch, philosophisch oder auch einfach als Publikum mit Kunst beschäftigen oder auch als Ausübende, ja, wie wir diese Beziehung des Künstlers zu seinen Formen, zu seiner Tätigkeit bestimmen. Und da kommen wir natürlich ohne gesellschaftliche Begriffe gar nicht aus, nicht? Weil auch der narzisstische Bezug zur Kunst, der natürlich bei jedem Künstler, würde ich doch meinen, bei jeder Künstlerin Voraussetzung ist, ja, der stellt eben auch eine gesellschaftliche Beziehung dar. Und die kann man sehr schön mit der Psychoanalyse dann auch sichtbar machen, wie viel Gesellschaftliches da drinnen sich verbirgt. Dankeschön. Der Vorhang zu und alle Fragen offen.